Zwischen Dömitz und Lauenburg liegen knapp 65 Elbkilometer ohne Brücke. Es gibt zwei Fähren, von Blekede nach Neublekede und von Neudarchau nach Darchau. Den ostelbischen Niedersachsen hier hat man schon oft den Bau einer Brücke über die Elbe zugesagt. Doch, doch, die Brücke kommt, versprochen. Planungskosten in Millionenhöhe verbraucht, Baubeginn verschoben, vor Wahlen Projekt gern wieder ausgepackt, hinterher gern wieder einkassiert. Viele hätten sich schon längst mit der Brückenlüge abgefunden, wenn man sie denn wenigstens von der Fährgebühr befreite und wenn die Fähren abends ein bisschen länger führen. Kostenlose Fährbenutzung käme doch auch über Jahrzehnte nur auf einen Bruchteil der Brückenbaukosten. Dass sie immer wieder Eintritt bezahlen müssen, um nach Hause zu kommen, in ihren eigenen Landkreis, das ist bitter.